moyenne. Moyenne. Alors, je serais content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Today we shall have a look at the negation in Luxembourgish. Here we must distinguish between the negation of verbs and adjectives and the negation of nouns, which comes close to what we find in English, except that there is no equivalent for the English "I do not have any," and that the negation of the nouns changes with their respective gender. So while in English you have "I have no house," "no washing machine," "no car," you get different endings in Luxembourgish, according to the gender of the noun. But let's begin with the verbs, which is quite easy. You simply add "nicht," the equivalent of the English "not," after the verbs. Ich wohne nicht zu Bettenburg. I do not live in Bettenburg. Ich bin nicht aus Frankreich. I am not from France. Ich spiele nicht mit meinem Bruder. I don't play with my brother. Ich schaffe nicht an der Stadt. I don't work in the city. The interrogative form is just as easy. Again, you simply add "nicht." Remember, however, that in order to form a question, you have to reverse the order of the subject and the verb. Du wohnst zu Bettenburg? Wohnst du zu Bettenburg? Du wohnst nicht zu Bettenburg? Wohnst du nicht zu Bettenburg? Du bist aus Frankreich? Bist du aus Frankreich? Du bist nicht aus Frankreich? Bist du nicht aus Frankreich? Du spielst mit deinem Bruder? Spielst du mit deinem Bruder? Du spielst nicht mit deinem Bruder? Spielst du nicht mit deinem Bruder? Du schaffst an der Stadt. Schaffst du an der Stadt? Du schaffst nicht an der Stadt. Schaffst du nicht an der Stadt? For the adjectives we get "tweder aus schön," the weather is nice. "Tweder aus nicht schön." "Ast tweder schön?" "Ast tweder nicht schön?" "Den Auto aus daya," expensive. "Den Auto aus nicht daya." "Ast den Auto daya?" "Ast den Auto nicht daya?" To negate nouns, we use the words "kein" or "keng," where the English simply uses "no." "Kein" is used before masculine and neuter nouns, and "keng" is used before feminine nouns and all the plurals. And of course, true to the N rule, we sometimes have to drop the N of "kein," so that we get "ke." Ich hun ein Auto, masculine. Ich hu kein Auto. Ich hun ein Radio, masculine. Ich hu ke Radio. Ich hun ein Haus, neuter. Ich hu kein Haus. Ich hun ein Pferd, a horse, neuter. Ich hu ke Pferd. Ich hun ein Waschmaschine, a washing machine, feminine. Ich hu keng Waschmaschine. Ich hu eng Television. Ich hu keng Television. Ich hu Kanner, children, neuter. Ich hu keng Kanner. Ich hu zwei Jungen, boys, masculine. Ich hu keng Jungen. Ich hu drei Schwestern, sisters, feminine. Ich hu keng Schwestern. To get back to our market dialogue, hu dir Orangen haut? Nein, ich hu keng Orangen. Ich brauche noch eine Schuhfleur. Cauliflower, remember? Es tut mir leid, ich schon haut kei Schuhfleur. Mach mir ein Kilo Bananen, wenn ich glift. Ich schon keng Bananen. An ein Pond Kiesten, Cherries, an ein Pond Rot Trauben, Grapes. Ich schon keng Kiesten, an noch keng Trauben. Hui de keng Münz, small change. Nein, ich schon keng Münz. Frot ihre Nope, Neighbor. Ich schon kei Nope. Bonjour, ich hätte gern Käse, Cheese, wenn ich glift. Ich hun haut kei Käse. Ich brauche auch nach Obst a Gemäß, Fruits and Vegetables. Ich hu kein Obst a kei Gemäß. An der Bucke Blumen, Flowers. Ich hun auch kein Blumen.